ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 73 mit Andrew Hill. Little Millet and his Creoles. Bo Diddley. The Rolling Stones. Del Reeves. Dolly Parton. Hank Williams. Eric Clapton, George Terry, Eric Dolphy, Duke Pearson, John Lee Hooker and the Groundhogs, Jimmy Reed und Takeshi Shindo. Anfang der 50er Jahre bildete sich in den USA ein Genre namens Exotica. Dabei handelt es sich um Musik, die fremdländisch erscheinen sollte, aber nur so viel, dass der Hörer erstens nicht komplett entgegen seinen üblichen Hörgewohnheiten sich mit dieser Musik konfrontiert sah und zweitens diese Musik den Vorstellungen und Klischees von fernen Ländern entsprach. Dabei waren die Erwartungen und Vorstellungen der Hörer wichtiger als die Tatsache, wie die Musik aus Hawaii, der Karibik, Afrika, Japan oder China wirklich klang. Ein gutes Beispiel ist dafür Mombasa Love Song von Takeshi Shindo aus dem Jahre 1958. Zwar bin ich kein Kenner der Musik Kenias, weder der 50er Jahre noch irgendeiner anderen Zeit, aber ich glaube, der US-japanische Komponist war es auch nicht. Dennoch wäre ich verwundert, wenn Shindos Komposition sich auf irgendetwas aus Kenia oder auch angrenzende Staaten beziehen würde. 1958 war Kenia übrigens noch 5 Jahre von der Unabhängigkeit entfernt. Wahrscheinlich hätte man den Mombasa Love Song genauso gut für Hollywood Monumentalfilme wie Sinue der Ägypter oder Land der Pharaonen verwenden können. Übrigens spielte oder komponierte Takeshi Shindo auch für Western-Serien wie Rauchende Colts oder Wagon Train. Komponist und Pianist Andrew Hill wurde 1931 in Chicago geboren und hatte sein erstes Profi-Engagement in der Band des Saxophonisten Paul Williams, dessen großer Hit The Hucklebug war. Ab 1954 nahm Andrew Hill an Aufnahmesessions verschiedener Jazz- und Rhythm-and-Blues-Musiker teil, bis er vom etwa gleichaltrigen Pianisten Barry Harris beeinflusst, ab 1963 eigene LPs für das New Yorker Blue Note Label einspielte. Zu dieser Zeit lebte Andrew Hill dann nicht mehr in Chicago, sondern schon in New York City. Während Andrew Hill von Barry Harris beeinflusst war, waren dessen Einflüsse wiederum Thelonious Monk und Bud Powell, Pianisten, die so etwa 5 bis 10 Jahre älter waren. Andrew Hill nahm bis 1970 für Blue Note auf. Ich habe ein frühes Stück von 1963 ausgewählt, Judgment, mit Elvin Jones am Schlagzeug, Richard Davis am Bass und Bobby Hutcherson am Vibraphon. Bobby Hutcherson werden wir etwas später noch einmal zusammen mit Eric Dolphy hören. Thank you. Die beiden folgenden Lieder hatte ich schon in einer Sendung gespielt. Rich Woman von den Fabulous Thunderbirds und Ride on Josephine von George Thorogood and the Destroyers. Beides Coverversionen aus den späten 70er Jahren. Jetzt liefere ich die Originale nach. Bassist und Sänger James McKinley Millett oder Little Millett and his Creoles nahm 1955 als 20-jähriger Rich Woman für das Specialty-Label in New Orleans auf. Ein Jahr später noch eine weitere Single, war Mitautor von Little Richard's All Around the World und spielte bis in die 80er Jahre dann noch als lokaler Musiker. Das war's mit seiner Musikerlaufbahn. Ab Mitte der 80er Jahre fuhr er bis zu seinem Tod mit 61 einen Bus, auch eine sinnvolle Tätigkeit, die man nicht verachten sollte. Bo Diddley war da wesentlich erfolgreicher, was seine Musikerlaufbahn anging. Ride on Josephine 1960 war für das Chess-Label in Chicago aufgenommen. Bekanntlicherweise war Bo Diddley dann oder hatte Bo Diddley den Status eines Rockstars erreicht. Vielleicht noch nicht 1960, aber so ab den 80er Jahren war er eine Legende, der bei den Stones ein- und ausging. Ja, das ist vielleicht übertrieben, aber den die Rolling Stones, die Beatles und was weiß ich, die Pretty Things und noch zig andere Musiker bewunderten. Stichwort Rolling Stones, die lasse ich nach Bo Diddley folgen und zwar mit einem Stück von Bo Diddley, Crackin' Up, in der Live-Version von 1977. Die Stones hatten das in den 60er Jahren schon mal aufgenommen, aber es wurde auf keinem offiziellen Album veröffentlicht. I got a woman with a plenty of money. She's got the money and I got the honey. Everything was all right. I don't have to worry 'cause she's real fine. I know my baby, she's all mine. Cadillac, a diamond ring. She told me, Daddy, don't you worry about a thing. She's all mine and I'm so glad. She's the best woman I ever had. We'll be right back.

Del Reeves war ein Sänger und Songwriter, der 1932 in North Carolina als eines von 11 Kindern geboren wurde. 1957-58 machte er einige Rockabilly-Schallplatten für Capitol Records, wo auch Gene Vincent seine Platten veröffentlichte. Nach Decca, Reprise, Columbia landete Del Reeves bei United Artists und da landete er auch einige Hits, die er immer mit Doodle-do-do-do, doodle-do-do-do einleitete, wie wir gleich hören werden. Das brachte ihm den Spitznamen The Doodle-do-do-Man ein. Nummer 1 in den Country-Charts war Girl on the Billboard. Das hatten auch mal, glaube ich, Truckstop in Deutsch in den 70er Jahren gemacht. Und das wurde so eingeleitet, aber auch This Must Be the Button von 1966 und genau diesen Titel spiele ich jetzt. Doodle do do do, a doodle do do do, a doodle do do do, a doodle do do do do. Well, I lost my job, ain't got a dime. I need a shave and I need a shine. I'm all hung over, got a mouth full of cotton. Guess I've arrived, this must be the bottom. If this is the bottom, well, okay, I figured I'd make it someday. I had high hopes, but she sure shot 'em. I guess I've arrived, this must be the bottom. A doodle doo doo doo. A doodle doo doo doo. A doodle doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. I'm an honorary member of Skid Row. Well, I smoke old butts and I beg my dough. If you need any troubles, well, boys, I've got 'em. Guess I've arrived, this must be the bottom. If this is the bottom, well, okay, I figured I'd make it someday. I had high hopes, but she sure shot 'em. I guess I've arrived, this must be the bottom. A doodle doo doo doo. Oh, this must be the bottom. The only way I see is up. And everyone looks squirrely down here. Anybody got a dime for a cup of coffee? Would you believe an RSC? Oh, I hear the Salvation Army band coming. And they're coming after me. Oh, me. It's my turn. Elijah was a wooden Indian standing by the door. He fell in love with an Indian maid over in the antique store. Kalijah just stood there and never let it show. So she could never answer yes or no. He always wore his Sunday feathers and held a Tommy Hawk. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk. Kalijah, too stubborn to ever show a sign, because his heart was made of knotty pine. Poor old Kalijah, he never got a kiss. Poor old Kalijah, he don't know what he missed. Is it any wonder that his face is red? Kalijah, that poor old wooden head. You never went nowhere. His heart was set on the Indian maid with the coal black hair. Kalijah just stood there and never let it show. So she could never answer yes or no. And then one day a wealthy customer bought the Indian maid and took her oh so far away, but old Kalijah stayed. Kalijah just stands there as lonely as can be and wishes he was still an old pine tree. Oh, Kalijah, he never got a kiss. Oh, Kalijah, he don't know what he missed. Is there any wonder that his face is red? Kalijah, that poor old wooden head. Der Reeves war ein recht erfolgreicher Country-Sänger und hatte 10 Geschwister. Dolly Parton übertrumpfte ihn nicht nur, dass sie ein Country-Superstar wurde, die über das Genre und Nordamerika hinaus bekannt wurde. Nein, sie hatte sogar 11 Geschwister. Ich dachte, sie hätte irgendwann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ihre ersten Platten aufgenommen. Das würde stimmen, wenn man nur LPs zählen würde. Hello, I'm Dolly von 1967, da war sie erst 21, aber Puppy Love ist eine Single und die hatte sie 1959 mit 13 aufgenommen. Mittlerweile ist es wohl komplett korrekt, wenn man Dolly Parton als Country-Legende bezeichnen kann. Eine Country-Legende wurde auch Hank Williams. Wir hörten Carl Lyger aus dem Jahr 1952. Nur ein Vierteljahr später oder 4 Monate später war Hank Williams tot, noch nicht mal 30 Jahre alt. Wie Willie Nelson verstand es auch Hank Williams, mit Melodien umzugehen und klischeefreie Stücke zu erschaffen. Carl Lyger ist ein gutes Beispiel dafür und Lovesick Blues ein anderes. Das hatte ich ja bereits schon in einer anderen Folge von Framats Musikalisches Fundbüro gespielt. Wenn man den Namen Eric Clapton hört, werden die meisten an Blues, Bluesrock, The Cream denken. Aber mit dem Stück Lay Down Sally von 1977 hat er auch so etwas wie Country-Musik oder Country-Rock gespielt. Wir hören jetzt Lay Down Sally, mit dabei ein zweiter Gitarrist, George Terry. Der war 1977 27 und den spiele ich im Anschluss gleich an Lay Down Sally. Get It Right aus dem Jahre 2004, da war er mittlerweile doppelt so alt, 54. Ja, und er hat es nicht verlernt und wir hoffen, dass er in den nächsten Jahren diese Konstitution weiterhalten kann und dann mit 81 nochmal eine Version von Lay Down Sally oder Get It Right spielen kann. gone and wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Showed it to the teacher and she kept it after school. You showed it to your mama and she kicked you in the pool. You laid it on your girlfriend and she said that it was swell. But when you told a preacher about it, he said, boy, you're gonna hell. Hey! Get it wrong, you're going down. Get along and try. Get it right. You get it right. Das Motto von Framats musikalisches Fundbüro lautet, wie immer im Vorspann erwähnt, Vergessenes, Unvergessenes und Unerhörtes, George Terrys CD, Guitar Drive von 2004, ist wohl eher in die letzte Kategorie einzuordnen. Viele Sendungen haben andere Mottos, meist werden Top 30, 50, 100, 500, 1000 etc. angepriesen oder die wichtigsten Plattenmusiker etc. Hier wird aber nicht nach wichtig und unwichtig eingeteilt. Ein wichtiges Jazz-Album war zum Beispiel Out to Lunch von Eric Dolphy. Wir hören Eric Dolphy an der Bassklarinette mit Head and Beard. Thank you. Pianist Duke Pearson war nicht nur Arrangeur, sondern auch Talentsucher für Blue Note. Wir hörten ihn mit Exodus aus dem Jahre 1961. Das war eine Titelmelodie eines Films von Otto Preminger über die Gründung des Staates Israel. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Frank Matthias. Zum Schluss noch zwei Bluesgrößen. Zuerst John Lee Hooker mit einer Aufnahme aus Großbritannien und als Begleitband fungierten The Groundhogs. Tony S. McPhee ist im Juni 2023 verstorben. No One Pleases Me But You. Danach kommt Jimmy Reed mit einer amerikanischen Studioband, mit der er sonst auch spielte, I'm Going Upside Your Head. Ja, Jimmy Reed hatte auch mal mit den Groundhogs zu tun, als er in Europa auf Tournee war. Er war mit denen nicht zufrieden. Er bekam sie auf Empfehlung von John Lee Hooker, aber er bevorzugte die irische Band Them. So, das war's. Viel Spaß mit Blues zum Abschluss von Framatz Musikalisches Fundbüro. I'll call you fine. You better have them to know, baby, you're mine, all mine. You better hear me, baby. Yeah, believe what I say. You better believe me, baby. Now I'm going upside your head. I bought you a suit, baby, cost $99.99. Now you wanna mistreat me, baby, and stay gone all the time. You better hear me, baby, better believe what I say. If you don't say nothing, baby, I'm gonna fight your head.